So, was ist los? Noch alles klar? Seid ihr noch da, Freunde? Woo, ab geht's! Señorita. wir hier und heute. Denn jede Nacht wird durchgemacht, locker bis früh in den Morgen. Vergessen sind Kummer und Sorgen, wenn du willst, kann ich sie dir geborgen. Es ist Sommer. aber die ist schön. Ja, da kann man dann die allerschärfsten Hasen rasen sehen. Holla, holla, ho, holla, ja, ja, ja, holla, ho. Heute sind wir besonders sportlich, wir fahren 10 Minuten Ski. Dann geht's in die nächste Hütte, denn wir brauchen Energie. Holla, holla, ho. Lecker Jagertee. Und dann kommen wir raus und stellen eine gelbe Stange in den Schnee. Holla, holla, ho, holla, ja, ja, ja, holla, ho. Kommen wir dann aus der Hütte, können wir nur noch doppelt sehen. Doch wir haben ja auch zwei Skier und ne Abfahrt wird noch gehen. Holla, holla, ho, holla, ja, ja, ja, holla, ho. Yeah. hier weg. Heute wird's hier heißer als auf einem Sonnendeck. Der Beat wird durch den Club gekloppt, bis die Meute tobt. Bekloppt ist doch nur der, der den Tag vom Abend lobt. Denn heute gibt es keine Gnade, jetzt wird hier mal aufgedreht. Heute bleibt die fünfmal gerade, bis hier keine Wand mehr steht. Heute ist kein Tag zum Sterben, heute wird hier Wasser leckt. Leute, schwingt jetzt eure Hüften, bis der ganze Laden weht. Die letzten Schatten vergehen. Schauen die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höhen. Schauen hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Beginnt. Schauen die Menschen hinauf, wo die Sierra im Abendrot brennt. Und sie denken daran, wie schnell ein Glück oft vergeht. nochmal. Wir tranken viel und lachten, es war echt keine Qual. Bald ging die Nacht zu Ende, sie nahm mich an die Hand. Auch diesmal ging's am Strand lang, denn eins hat sie erkannt. Sex am Strand ist imposant. Check 1, 2, alles klar, ich bin drauf. Ich bin euer Chris Duxi und ich leg für euch auf. Ich hab den Bass mitgebracht. Ich hab den Spaß mitgebracht, ich mach euch nass heute Nacht. Ich sage Prost, ihr Säcke, ihr sagt Prost, du sagt. Danach reißen wir gemeinsam diese Hütte ab. Wir feiern alle zu den Hits von Dreh, Swacki und Krause. Und vor 6 in der Früh geht heute keiner nach Hause. Heute Abend werden wir Geschichte schreiben mit der heißesten Partynacht aller Zeiten. Ho, ho, ho, wir sind die Geizen, wir sind die Allergeizen. Ho, ho, ho, wir sind die Geizen, Scheiße sind wir geil. Ho, ho, ho, wir sind die Geizen, wir sind die Allergeizen. Jo, ein Superstar, da muss man wenigstens schlecht singen. Aber so fürs Rosa, jeder Depro schau sowieso und es ist Hey, Meta geht, ja Mai ist es schön. Das Mai ist dort aus, das Funk ist wieder raus. Ja, ja, ja, 10 Meter geht, ja Mai ist es schön. Das Mai ist dort aus. Ab los, ab los, ab los. Normale Menschen fragen sich, ja kennen die nicht mehr. Einfach bloß gut ausgehen, ja ist es denn so schwer? Denkst du auf wie ein Model, ne grad mal an die Kuh. Zwischen Geiseltierchen und einem Möbel gehört schon was dazu. Und immer wieder Sonderbrüche mit von der Partie. Wir sind Split 14 Meter, ja die Haut sah da noch hin. Ja Split zum 10 Meter gehen, ja Mai ist es schön. Das Mai ist dort aus, das Funk ist wieder raus. Ja, ja, ja, 10 Meter gehen. Ja, Mai ist es schön, das Mai ist dort aus. Ablaus, Ablaus, Ablaus. Warum brauchst du eine Jury für eine Sache? Die kommt ja jeder. Ganz einfach, Models sind schon blöd, doch Jury ist noch blöder. Warum sitzen da die Heidi unter Payment oder ein Bruce? Bevor er noch der Show gleich wieder trug in Anstalt muss. Da füllt man 20 Abendshows mit 20 dummen Schnauen, die einfach uns verrecken, nix anständiges Arbeiten wollen. Bloß 10 Meter gehen, ja Mai ist es schön. Das Mai ist dort aus, das Funk ist wieder raus. Ja, ja, ja, 10 Meter gehen, ja Mai ist es schön. Das Mai ist dort aus. Ablaus, Ablaus, Ablaus. Ich erzähl euch die Geschichte von einem kleinen Ding. Es ist der Mittelfinger mit einem Silberring. Und dieser Mittelfinger ist manchmal sehr brutal, denn er eignet sich am besten für ein deutliches Signal. Wir singen Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Finger in den Arsch, wir haben uns wieder lieb. So mancher wundert sich, warum sein Mittelfinger stinkt. Der stinkt nicht von alleine, sondern wegen dem Instinkt. Den Mittelfinger immer dann, wenn's kritisch wird, zu zücken und ihn zu versenken, wenn die Arschlöcher sich bücken. Wir singen Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Piek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, wir haben uns wieder lieb. Der Mickey Krause denkt wohl von sich selbst, dass er ein Arschloch ist, weil er die guten Sitten in seinem Song vergisst. Wo er sich selbst den Finger nimmt und steckt ihn in den Po. Und weil er sich so schämt, lebt er jetzt in Mexiko. Wir singen Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Piek. Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, wir haben uns wieder lieb. La la la, la la la, la la la la la. La la la, la la la, la la la la la. La la la, la la la, la la la la. Du Sau. La la la la la la, la la la la la la. Ich wett mit euch, den kennt ihr. Ein toller Mann, er nennt sich M-Punkt Wendler, was der so alles kann. Und wer den Michi leiden mag, der spendet jetzt Applaus. Wer denkt, der Wendler ist ein Arsch, der packt den Finger auf. Wo sind die Finger? Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, Finger in den Arsch und Quiek. Piek, Piek, Piek, Finger in den Arsch, wir haben uns wieder lieb.

mir dein allererster Blick bereits. Dir und mir war klar, das war echte Liebe meiner und auch deinerseits. Dunkelheit für immer gibt es nicht, die gibt es nicht. etwas alt, oh, c'est la vie. Sie war schon eingeschlafen, als ich die Zeitung las, und bei den Inseraten fand ich das. Willst du gern einmal nach Paris, einfach so nur zum Spaß? Willst du tanzen und träumen, abends am Opernas? Willst du dich manchmal leer und mies, willst du endlich mal raus? Dann schreib mir unter Kennwort, steig mit mir aus. So, was ist los? Noch alles klar? Seid ihr noch da, Freunde? Woo! Ich hab dir doch alles mein Herz, es braucht dich sehr. Auf einmal da war keiner mehr da und half mir auch nicht du. Jetzt liebst du halt einen anderen und mein Herz schaut traurig zu. Will ich nicht hin, nur Schall. Weißt du noch, wir hatten nichts an als das Radio. Weißt du noch, und nur der Mann im Mond war Zeuge. Weißt du noch, wir hatten nichts an als das Radio. Wir waren jung und vogelfrei und hatten so viel Spaß dabei. Dann fahren wir nur nach Dänemark, Dänemark, Dänemark, Dänemark, Dänemark, Dänemark, Dänemark. Bekloppte leben richtig, Bekloppte haben Spaß. Bekloppt sein heißt sich wohlzufühlen, kommt her, ihr hebt das Glas. Denn wenn man nicht so ernst nimmt, dann hat man kein Problem. Und lässt man fünfe gerade sein, dann ist das Leben schön. Wir sind bekloppt, bekloppt, bekloppt. Wir haben Spaß am Leben. Bekloppt, wir sind bekloppt, bekloppt, bekloppt. Wir wollen was erleben. In der Sonne und vor uns liegt der Strand. Wir holen uns voll auf Honne, nen fetten Sonnenbrand. Und du gehst wieder schuften, hast immer nur gejobbt. Und weil wir jetzt verduften, hältst du uns für bekloppt. Wir sind bekloppt, bekloppt, bekloppt. Wir haben Spaß am Leben. Bekloppt, wir sind bekloppt, bekloppt, bekloppt. Wir wollen was erleben. Gun. mein Schatz. Hey yo, komm auf meine Luftmatratze. Hey yo, da ist noch so viel Platz. Da ist noch so viel Platz. Ich lieg am Strand und düse in der Hitze. Da kommst du auf mich zu, du bist ne Wucht. Mit dir zu See fahren fänd ich richtig spitze. Ein Mädchen wie dich hab ich lang gesucht. Oh, mach die Leinen los. Fahr mit mir ins Glück, wirst gleich atemlos. Ich zeig dir mein bestes Stück. Hey yo, steig auf meine Luftmatratze. Hey yo, denn heute bist du mein Schatz. Hey yo, komm auf meine Luftmatratze. Hey yo, da ist noch so viel Platz. Da ist noch so viel Platz. Dabei den ganzen Abend war ich tapfer, abgebaggert und geschaut. Neben mir eine süße Braut. Wir reden über Filme, was ein Ex-Freund grad studiert. Ich schlaf schon fast im Stehen, nein, und du doch interessiert. Du sagst, du stehst auf Liebesfilme und auf Pferdesport. Denke, Jockey wär ich auch ganz gerne, doch wenn's geht, sofort. Lass uns schmutzig Liebe machen. Alle diese wilden Sachen, die man nur aus Filmen kennt, die man nie beim Namen nennt. Lass uns schmutzig Liebe treiben, Körper an. Lass uns wie die Tiere tun, hier und jetzt und nun. Come on, baby. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. War schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf dem Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Aber eines gebe ich zu. Gebe ich zu. Das, was ich will, bist du.